Der peruanische Tageszeitungsverlag Galeao schickte dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Das Geschenk übergab der Direktor und Chefredakteur des Verlages, Abraham Ramirez Rituma, der zu Besuch in der DEVRK Wald am 16. Mai einem koreanischen Mitarbeiter des betreffenden Bereiches.